des Todes vernebelt die Sinne, fixierter Wahnsinn, der Abhang vor dem Sprung. Letzte Gedanken, die letzte Chance. In die Fratze. Shadows of mine verschwimmen durch Bilder in der Stille. Yeah.